Weltstadt Alexandria, Zentrum der Wissenschaft. Ägyptische Mittelmeerküste, 200 vor Christus. Langsam gleitet ein Schiff durch das sich sanft kräuselnde Meer. Alexandria ist das Ziel, die größte Stadt der damaligen Welt. Die prächtige Hauptstadt Ägyptens, berühmt für ihre Akademie und deren Bibliothek. Ein Magnet für Gelehrte und Studenten aus aller Herren Länder. Lange bevor die Stadt selbst zu sehen ist, fällt der Blick auf den Leuchtturm von Alexandria, eines der sieben Weltwunder der Antike. 130 Meter ragt das auf der Insel Pharos gelegene, blendend weiße Bauwerk in den wolkenlosen Himmel. Noch aus 50 Kilometern Entfernung weist das von Hohlspiegeln reflektierte Sonnenlicht bzw. das nächtens entzündete Leuchtfeuer Schiffen aus aller Welt den Weg in den Hafen. Die einzigen höheren bis dahin von Menschenhand erbauten Gebäude sind weiter landeinwärts die großen Pyramiden von Gizeh. Nachdem das Schiff die von gefährlichen Riffen durchsetzten Küstengewässer durchfahren hat, lässt es den Leuchtturm rechter Hand liegen und passiert die enge Einfahrt in den großen Hafen, in dem alle vom Meer kommenden Schiffe festmachen. Der weiter westlich gelegene Eunostos-Hafen dient in erster Linie der Binnenschifffahrt auf dem Nil. Hinzu kommen weitere Ankerplätze, Docks und Molen, unzählige Ladekräne und Lagerhäuser. Nicht selten liegen 500 Schiffe auf einmal vor Anker. All das zusammen ist der Hafen von Alexandria, das Tor Ägyptens zur Welt. Von hier aus erfolgt praktisch die gesamte Ausfuhr. Vor allem Getreide wird in die anderen Großstädte des Mittelmeerraums verschifft. Aber auch Papyrus oder Leinen. Von überall her landen hier Waren an, sowohl dringend benötigte Rohstoffe wie Holz aus dem Libanon, als auch Luxusgüter aller Art. Parfüm aus Arabien, griechischer Wein, Elfenbein aus dem Inneren Afrikas, indische Baumwolle, ja sogar Seide aus China. Doch bringen die Schiffe nicht nur Waren aus aller Welt nach Alexandria, sondern spülen auch Menschen aus aller Herren Länder in die Stadt. Einwanderer genauso wie Besucher. Und so trifft man nicht nur auf Griechen und Ägypter, sondern auch auf Juden und Araber, Perser und Syrer, Nubier und Inder. Ein für die damalige Welt unglaubliches Völkergemisch. Alexander der Große höchstpersönlich hat die Stadt im Jahr 331 vor Christus gegründet. Nach der Eroberung der damals persischen Provinz Ägypten suchte der makedonische Feldherr einen passenden Ort für einen großen, gut geschützten Hafen an der ägyptischen Mittelmeerküste. Seine Wahl fiel auf einen schmalen Streifen Land zwischen dem Meer im Norden und dem vom Nil gespeisten Mareotissee im Süden, geschützt durch die vorgelagerte Insel Pharos. Alexander, so erzählen sich die Leute, habe den Verlauf der wichtigsten Straßen und der Stadtmauern sogar eigenhändig in den ägyptischen Staub gezeichnet. In wenigen Jahrzehnten wächst Alexandria zur bedeutendsten Metropole seiner Zeit heran. Deutlich mehr als eine halbe Million Einwohner zählt die Stadt um das Jahr 200 vor Christus. Erst ein gutes Jahrhundert später wird Rom Alexandria als größte Stadt der antiken Welt den Rang ablaufen. Alexandria ist ein Glanzstück griechischer Städtebaukunst auf ägyptischem Boden. Im Botanischen Garten inmitten der Stadt ist ein künstlicher Hügel angelegt, von dessen Gipfel man eine unvergleichliche Aussicht über die Stadt und das Hinterland, den Hafen und das Meer genießen kann. Der Blick fällt auf das schachbrettartige Straßenmuster. Die bis zu 30 Meter breiten Hauptstraßen gelten als die prächtigsten der Welt. Modern und wohltuend sind auch die zahlreichen Grünflächen und Parks, die über die ganze Stadt verteilt sind. Im Osten liegt das Königsviertel Brucheion, das bald ein Drittel der Stadtfläche für sich einnimmt. Dort reiht sich Palast an Palast, erbaut aus blendend weißem Stein, umgeben von Säulenhallen, geschmückt mit kunstvollen Statuen und Reliefs. Auch Tempel und Verwaltungsgebäude stehen hier. Und natürlich die Königliche Akademie für Wissenschaft und Künste, Museion genannt, sowie die mit ihr verbundene Bibliothek, die den Ruf Alexandrias als Zentrum der Wissenschaft begründet. Das Museion ist eine den Musen als Heimstatt von Wissenschaft und Kunst geweihte Tempelanlage. Den Gelehrten werden die auf verschiedene Magazine verteilten Schriftrollen bei Bedarf zur Verfügung gestellt. Sie können, ausgestattet mit einem anständigen Gehalt, fortan frei von materiellen Sorgen forschen, diskutieren und lehren. Damit ist der Anfang der modernen Wissenschaft gemacht. An die Stelle der von einem einzelnen herausragenden Gelehrten geprägten Philosophenschule, wie etwa in Athen, tritt eine auf Dauer angelegte Institution, die allen möglichen Disziplinen der Geistes- und Naturwissenschaften eine Heimstatt bietet. Philologen ebenso wie Physikern, Mathematikern, Mechanikern, Astronomen und Ärzten. Welch großartige Denker hat die Akademie bereits hervorgebracht? Euklid, den Vater der Geometrie, Eratosthenes, dem es gelang, den Erdumfang mit einer Genauigkeit von wenigen hundert Kilometern zu bestimmen. Aristarchos, der als einer der ersten behauptete, die Erde drehe sich um die Sonne. Herophilos, der es wagte, Leichen um der Forschung willen aufzuschneiden und die moderne Anatomie begründet hat. Meisterwerke der hellenistischen Kultur in den Bereichen Literatur und Bildhauerei entstehen in Alexandria. Und dort, wo die besten und bekanntesten Gelehrten zu finden sind, zieht es natürlich auch viele Studenten hin, sei es, dass sie sich dauerhaft in der Stadt niederlassen, sei es, dass sie nur für ihre Studienzeit in Alexandria bleiben, wie etwa Archimedes, jener legendäre Mathematiker und Tüftler, der mit seinen technischen Erfindungen die römischen Angreifer seiner Heimatstadt Syrakus zur Verzweiflung brachte. Alexander der Große mag die Stadt gegründet haben. Zu dem gemacht, was sie nun ist, hat Alexandria aber der makedonische General Ptolemaios. Als Alexander der Große im Alter von nur 33 Jahren stirbt, gibt es niemanden, der das in wenigen Jahren eroberte Weltreich zusammenhalten kann. Und so teilen, nach bitteren Kämpfen, die einflussreichsten Heerführer Alexanders das Reich unter sich auf. General Ptolemaios erlangt die Herrschaft über Ägypten, diesem an Geschichte und Kultur, aber auch an materiellen Gütern so reichen Land. Und so wird ein Makedone, ein Grieche, zum König Ägyptens, zum neuen Pharao. Er begründet die Dynastie der Ptolemaier, die für rund 300 Jahre bis zu Kleopatra der Siebten, der Kleopatra, Ägypten regieren wird. Ptolemaios der Erste Soter, wie er bald genannt wird, zählt zu den gebildetsten und sympathischsten Gestalten unter den hellenistischen Herrschern. Er holt den Leichnam Alexanders des Großen nach Alexandria und errichtet dem Feldherrn inmitten der Stadt ein prachtvolles Mausoleum als letzte Ruhestätte. Dieser Akt voller Symbolik untermauert den Anspruch Ptolemaios, dass Alexandria das Zentrum der neuen hellenistischen Welt sein solle. Die griechische Kultur ist nun das Maß aller Dinge, griechisch die vorherrschende Sprache. Besonders am Herzen liegen Ptolemaios dem Ersten die Wissenschaften. Er selbst schreibt die Geschichte der Feldzüge Alexanders nieder, so sachlich, wie es auch einem Historiker zur Ehre gereicht hätte. Daher ist es nur konsequent, wenn dieser Herrscher Alexandria auch zum kulturellen und wissenschaftlichen Zentrum ausbauen will. Und so ruft Ptolemaios zwei Institutionen ins Leben, die den Ruhm Alexandrias als Hauptstadt der Wissenschaft für fast ein Jahrtausend begründen. Das Museion als Forschungsstätte für Gelehrte und die Bibliothek, deren Anspruch kein geringerer ist, als die gesamte griechischsprachige Literatur in ihren Beständen zu vereinen. Was für ein unglaubliches Ziel, das Ptolemaios der Erste da ausgibt und von dem auch seine Nachfolger nicht ablassen. Mit reichlich Geld ausgestattet, ziehen Einkäufer hinaus in die Welt, um aller Schriftrollen habhaft zu werden, die auch nur im Ansatz von Interesse sein könnten. Da macht es nichts, dass von einem Werk vielleicht 10 Kopien erworben werden oder einer wissenschaftlichen Bibliothek unwürdige Trivialliteratur. Schließlich ist der Leiter der Bibliothek mit seinen Mitarbeitern dafür da, die Schriftrollen auszuwerten und zu katalogisieren. Besonders verdient um die Bibliothek von Alexandria macht sich der Dichter Kallimachos von Kyrene. Aus seiner Feder stammt der umfassende Katalog der vorhandenen Werke, eingeteilt nach Themen und versehen mit vielfältigen Informationen zu Autor und Werk. Schnell zählt die Bibliothek 100.000 Schriftrollen, wächst auf 200.000, dann 400.000. Schließlich umfassen die Bestände der Bibliothek wohl mehr als 700.000 Schriftrollen. Die Ptolemäerkönige schrecken auch vor fragwürdigen Methoden nicht zurück, um an seltene Werke für die Bibliothek zu gelangen. Beamte durchsuchen Schiffe, die im Hafen von Alexandria festmachen, nach interessanten Schriftrollen, um diese dann zu beschlagnahmen. Aus Athen leihen sich die Alexandriner die erhaltenen Originalschriften der bedeutendsten griechischen Tragiker aus und hinterlegen dafür die gewaltige Summe von 15 Silbertalenten als Pfand. Das sind mehr als 400 Kilogramm reines Silber. In Alexandria erstellen die Bibliotheksmitarbeiter von den Werken sorgfältige Abschriften und schicken diese Kopien, nicht die Originale, zurück, dem hohen Pfand zum Trotz. Doch Geld spielt für die Ptolemäerkönige keine große Rolle. Sie haben es einfach. Schließlich fällt dem Pharao traditionell das Eigentum am gesamten Grund und Boden zu. Die landwirtschaftlichen Flächen verwaltet ein gut organisierter Beamtenapparat. Auch das produzierende Gewerbe haben die Könige fest im Griff, etwa indem sie besonders lukrative Geschäfte wie die Öl- und Papyrusproduktion monopolisiert haben. Und so füllen nicht nur Steuern und Abgaben, sondern auch die Gewinne aus dem Export die Staatskasse. Alexandria ist im zweiten vorchristlichen Jahrhundert ein brodelndes Vielvölkergemisch. Die bei weitem größten Landsmannschaften stellen Griechen, Ägypter und Juden. Nur langsam kommt es zu einer Vermischung der verschiedenen Nationalitäten, was aber vor allem eine Hellenisierung anderer Volksgruppen bedeutet. Und so wächst die Zahl der Juden und Ägypter, die eine griechische Bildung und Erziehung genießen, die griechische Sprache als ihre Muttersprache sehen und fortan auf griechische Namen hören. Ihnen stehen damit auch Beamtenkarrieren offen. Ansonsten gibt es ein weitgehend friedliches Mit- und Nebeneinander der Kulturen, zwar nicht frei von sozialen Spannungen, aber doch keine ernsthafte Gefahr für den Fortbestand des Ptolemäerreiches. Natürlich wissen die Ptolemäerkönige, wie wichtig es ist, dass die Menschen all ihrer Eigenheit zum Trotz ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln. Ein solches identitätsstiftendes Moment ist die Einführung des Reichsgottes Serapis, der Eigenschaften sowohl des griechischen Unterweltgottes Pluto als auch seiner ägyptischen Entsprechung Osiris vereint und schon bald zur obersten hellenistischen Gottheit aufrückt. Daneben fördern sie auch einen ausgeprägten Herrscherkult, der sich an die göttliche Verehrung des Pharaos in bekannte griechische Zeremonien einbettet und damit sowohl Ägyptern als auch Griechen in der einen oder anderen Form vertraut ist. Gleichzeitig behalten viele Bewohner auch ihre heimatlichen Bräuche bei und feiern die ihnen bekannten Feste, wie sie fallen. Und so gibt es, wie Spötter sagen, in Alexandria mehr Feiertage als Werktage. Überhaupt ist Alexandria eine lebensfrohe Stadt. Die Nächte in der tags so geschäftigen Metropole gehören dem Vergnügen. Die Straßen sind nach Einbruch der Dunkelheit beleuchtet. Auch das einfache Volk ergötzt sich am Automatentheater, bei dem verborgene Mechanik auf wundersame Weise Vögel zum Singen bringt oder an Vorführungen dressierter Affen. Von traditioneller griechischer Musik gibt es über orientalische Gesänge bis hin zu afrikanischen Klängen alles zu hören. Zur Musik kommen natürlich auch das Essen und Trinken hinzu. Einmalig und berühmt sind die alexandrinischen Fleischkneipen, in denen etwa gekochte Schweineköpfe als Spezialität feilgeboten werden. Dazu fließt reichlich ägyptisches Bier oder vor allem für die griechischen Bewohner Wein. Angesichts der Vielfalt der Kulturen in der Stadt mutet es durchaus paradox an, dass die beiden bedeutendsten Einrichtungen, Museion und Bibliothek, so ganz der griechischen Kultur gewidmet sind. Die ägyptische, gleichwohl wie ein offenes Buch vor ihnen liegend, bleibt außen vor. Es heißt, der griechische Geschichtsschreiber Herodot, der 1,5 Jahrhunderte zuvor Ägypten besucht hatte, hätte das Land besser gekannt als die alexandrinischen Gelehrten. Und in der Tat hat die Stadt Alexandria ein merkwürdiges Verhältnis zu Ägypten. Auf der einen Seite ist sie die Hauptstadt, von der aus das Land mittels einer straffen Verwaltung beherrscht wird. Auf der anderen Seite ist Alexandria selbst wie eine griechische Polis organisiert und versteht sich als Zentrum des Hellenismus. Zwar erhält Ägypten unter den Ptolemäerkönigen die Unabhängigkeit zurück, die ihr die Perser im 6. Jahrhundert geraubt hatten, doch um den Preis, dass die herrschende Schicht nun aus eingewanderten Griechen besteht. Im Laufe des 2. Jahrhunderts vor Christus zeigt sich immer deutlicher, dass sich das hellenistische Zeitalter seinem Ende zuneigt, während sich Rom zur neuen Führungsmacht im Mittelmeerraum aufschwingt. Wenn man es zeitlich festmachen will, dann vielleicht am besten an der Unterwerfung Griechenlands durch die Römer, die im Jahre 146 vor Christus ihren Abschluss findet. Ägypten ist fortan nicht nur von außen bedroht und teilweise von seinen klassischen Handelspartnern abgeschnitten, auch Thronstreitigkeiten im Inneren schwächen das Land. Der Fortbestand des Ptolemäerreiches hängt zunehmend vom Wohlwollen Roms ab, das sich die außerägyptischen Besitzungen des Ptolemäerreiches nach und nach einverleibt, etwa im Jahr 96 vor Christus das nordafrikanische Kyrene und knapp 40 Jahre später die Insel Zypern. Mit den Waffen einer Frau führt schließlich die letzte Ptolemäerherrscherin, Kleopatra die Siebte, einen fast aussichtslosen Kampf um den Erhalt der Unabhängigkeit Ägyptens und den Fortbestand der Dynastie. Am Ende wird sie einfach auf die falschen Männer gesetzt haben. Zunächst gelingt es ihr, Cäsar auf ihre Seite und in ihr Schlafgemach zu ziehen. Später behauptet sie, sie habe ihm sogar einen Sohn geboren. Um ein Haar hätte Cäsar im Verlaufe der innerrömischen Machtkämpfe ganz Alexandria niedergebrannt und mit der Stadt die Bibliothek mit ihren unwiederbringlichen Beständen. Denn als der in die Enge getriebene Feldherr im Hafen liegende Schiffe mit Pech bestreichen und anzünden lässt, um seinen Gegnern Einhalt zu gebieten, greift das Feuer auf die am Kai gelegenen Lagerhäuser über. Dabei gehen auch einige Magazine mit Buchrollen in Flammen auf. Das Gros der Bibliotheksbestände bleibt jedoch unversehrt. Erst spätere Generationen werden aus den Augenzeugenberichten von brennenden Bücherstapeln den alles vernichtenden Brand der Bibliothek von Alexandria machen. Nach der Ermordung Cäsars gewinnt Kleopatra den römischen Feldherrn Marcus Antonius für sich und ihre Sache. Doch sollte dieser den Machtkampf mit seinem Gegenspieler Octavian verlieren und sich ins Schwert stürzen. Als der siegreiche Octavian, der spätere Kaiser Augustus, in Alexandria einmarschiert, nimmt sich Kleopatra durch einen Schlangenbiss das Leben. Und so wird im Jahre 30 vor Christus Ägypten und mit ihm Alexandria römische Provinz. Doch bedeutet der Untergang der Ptolemäer-Dynastie, deren erste Vertreter Alexandria zur Metropole der hellenistischen Welt ausgebaut haben, noch lange nicht das Ende Alexandrias. Wenn auch politisch bedeutungslos geworden, bleibt Alexandria als zweitgrößte Stadt des Römischen Reiches wirtschaftlich und kulturell eine mächtige Stadt. Vor allem aber strahlt Alexandria noch weitere drei Jahrhunderte als Leuchtturm der Wissenschaft in die antike Welt. Doch mit dem Ende dieser antiken Welt, mit dem Aufschwung der großen Weltreligionen, des Christentums im 4. Jahrhundert und des Islams im 7. Jahrhundert nach Christus, ist auch das Ende von Akademie und Bibliothek gekommen. Christlichen Eiferern erscheinen Schriftrollen mit dem Gedankengut der griechischen Philosophen genauso überflüssig, wenn nicht gar ketzerisch, wie später den Arabern, die Alexandria im Jahr 642 nach Christus erobern. Ein Dreivierteljahr soll es gedauert haben, bis die gesamten Bestände verfeuert waren, als Brennmaterial in den zahllosen öffentlichen Bädern der Stadt. Die antike Weltstadt Alexandria wird bald nur noch ein unbedeutendes Hafenstädtchen an der ägyptischen Mittelmeerküste sein. Zu Beginn des 2. Jahrhunderts vor Christus ringen noch ein halbes Dutzend Mächte um den Einfluss im Mittelmeerraum. Die Römer natürlich, aber auch die Karthager in Nordafrika, das ptolemäische Ägypten oder das ebenfalls auf Alexander den Großen zurückgehende Seleukidenreich in Kleinasien. Schließlich versuchen auch Makedonien und Griechenland, sich zu behaupten. Keine 200 Jahre später, am Ende des ersten vorchristlichen Jahrhunderts, gibt es nur noch eine Macht: Rom. Das römische Imperium umfasst nicht nur den gesamten Mittelmeerraum, auch keltische und germanische Gebiete im Westen und in der Mitte Europas hat sich Rom einverleibt. Parallel zu dieser äußeren Expansion spitzt sich im Inneren die Staatskrise immer weiter zu. Stellen zunächst vor allem soziale Spannungen die römische Republik auf eine harte Probe, ist es dann das Machtstreben von Männern wie Gaius Julius Caesar. Dass gerade letzterer in der Zeit der Bürgerkriege militärisch große Erfolge erzielt, ist nur auf den ersten Blick ein Paradoxon. Schließlich verspricht er sich gerade von seinen Eroberungen Vorteile im Kampf um die Herrschaft. Die Jahre von 200 vor Christus bis zur Zeitenwende sind fraglos die spannendsten und ereignisreichsten der römischen Geschichte.